schlechte Zeiten sind das, für Spaßmacher, Spöter und Kabarettist. Aus der Schreckenskammer der deutschen Provinz, da holten wir Wahnsinn, Pappkamerad. Richter, Notar, Pfaff und Lodenrock, den Fatih und den Sozialdemokrat. Und die haben wir dann fröhlich fertig gemacht und haben uns dabei einen abgelacht. Schlechte Zeiten sind das, für Spaßmacher, Spöter und Kabarettist. So haben wir ein paar kleine Spießer verarscht, als stammte die ganze Scheiße von dem. Und die sind doch bloß so beschissen, weil sie so beschissen werden und es selber nicht sehen. Doch jetzt höre ich ein paar Genossen schreien, denk an Runau und den üblen Kleinbürgerverein. Schlechte Zeiten sind das, für Spaßmacher, Spöter und Kabarettist. Der brutale Senator und Arbeiterschreck ist schon nicht mehr nötig, den gibt's bald nicht mehr. An dessen Stelle arbeitet schon der liebenswürdige Funktionär. Der war nicht mal Nazi, auch sonst ist er nichts. Auf sowas macht man kein Spottgedicht. Schlechte Zeiten sind das, für Spaßmacher, Spöter und Kabarettist. Oh, heiliger Vion, schlechte Zeiten sind das, für Spaßmacher, Spöter und Kabarettist. Jedenfalls dann, wenn er merkt, dass er bloß Funktionär fürs Pappkameraden abknallen ist. Die Richtchen, die kriegt er meist nie vors Gesicht. Und wenn mal ganz kurz, dann schießt er nicht. Schlechte Zeiten sind das, für Spaßmacher, Spöter und Kabarettist.